Hier ist Peters Inforadio mit Peters Europamagazin. Sommeruniversität der spanischen Democracia Nacional in der Nähe von Valencia unter dem Motto Europa erwache. Wichtige Themen waren die Bevölkerungspolitik der EU, die Masseneinwanderung nach Spanien und Europa, die Folgen der ungezügelten Abtreibungspolitik und der politische Kampf der deutschen NPD. Peters Inforadio hat mit dem Auslandsbeauftragten der Democracia Nacional, Ramiro Otero, über die politische Lage im heutigen Spanien gesprochen. Herr Otero, Sie sind der Auslandsbeauftragte der Democracia Nacional. Wie beurteilen Sie die Position Ihrer Partei in Europa? Nicht nur meine Partei, sondern ganz Spanien sollte eine wichtigere Rolle in Europa spielen. Wir sind die südlichste Grenze Europas, die Grenze, die man am meisten schützen sollte. Aber leider, hier in Spanien, Regierung nach Regierung, wird diese Arbeit, diese sinnvolle Arbeit einfach nicht gemacht. Zurzeit gehört Democracia Nacional zur Euronat. Das ist eine Gruppe von verschiedenen europäischen nationalistischen Parteien, die in der Zukunft mitarbeiten werden. Bis jetzt haben wir eine Website gemacht und eine Pressemitteilung veröffentlicht. Vielleicht in der Zukunft werden wir noch etwas machen. Ich will die Europäische Nationale Front. Genau, wo die NPD mitmacht, auch so etwas Ähnliches. Es wäre gut, wenn man etwas zusammen, alle Euronat und nur eine Gruppe machen würde. Mhm. Es wäre sehr wichtig für uns, wenn die europäische Presse etwas mehr Werbung über uns machen könnte, so würde auch die spanische Presse uns nicht mehr so zensieren. Das würde uns Flügel geben. Die Democracia Nacional ist ja eine recht kleine Partei mit nur wenigen Aktivisten. Wie sehen Sie die Chance, in die Parlamente einzuziehen? Also, DN ist doch eine kleine Partei und auch eine junge Partei von jungen Leuten. Aber in den letzten 2 Jahren haben wir wirklich sehr viel gewachsen. Wir haben schon in fast jeder Provinz von Spanien eine Abteilung gegründet. Sehr wichtig für uns, ein großer Fortschritt. Wir haben angefangen, eine starke Basis zu stellen für eine zukünftige, wichtige nationale Partei in Spanien. In 2007 haben wir die nächsten Wahlen in Spanien. Das sind lokale Wahlen. Und wir sehen die Möglichkeit, in einem Dorf oder einem kleinen Bezirk eine parlamentarische Vertretung zu kriegen. Das wäre möglich. Welche Resonanz erfahren Sie beim spanischen Wähler? Also bei den letzten Nationalwahlen am 13. März 2004 haben wir rund 15.000 Wähler gehabt. Das sind natürlich wenige Stimmen. Spanien hat 44 Millionen Wähler, etwa die Hälfte. Das sind natürlich wenige Stimmen, doch wir hoffen, dass diese Ziffer sich ändert. Doch ich muss auch sagen, dass die spanische Bevölkerung etwas unter Schock stand. 2 Tage nach dem 11. März die Attentate in Madrid mit 200 Toten. Was sind die Ziele Ihrer Partei? Also das wichtigste Ziel meiner Partei ist natürlich, den Wohlstand der spanischen Nation zu schaffen. Dieses Hauptziel kann man nur erreichen, indem wir ganz viele andere, aber nicht weniger wichtige Ziele schaffen. Wie zum Beispiel, also erstens und am wichtigsten, glaube ich, die Haltung der massiven Einwanderung, was der Grund der meisten Probleme unserer Gesellschaft ist, wie die Arbeitslosigkeit, die Unsicherheit, die Verlierung der Identität, die Verringerung der Löhne, die Stellung der sozialen Hilfen, die Stellung, meine ich, sie werden geklaut, der sozialen Hilfen, bis zum Unendlichen könnte man weiter sagen, unendliche der Ziele, die wir schaffen wollen. Und andere Ziele sind auch der Terrorismus, der Separatisten zu stoppen und auch der Islamisten, sowie der Separatismus selbst, also nicht nur der Terrorismus, die sie haben. Also darin sehen Sie auch die großen Probleme Spaniens, genau, im heutigen Spanien. Darin auch. Der Anwandlung, der Separatismus, die Steigerung der Geburten zu schaffen, das wäre auch ein Ziel. Die internationale Wichtigkeit der spanischen Nation wiederlangen oder der internationale Ultraliberalismus zu stoppen, wäre auch ein Ziel. Wie ist Ihre Haltung zum nationalistischen Deutschland? Also unsere Haltung zum nationalistischen Deutschland ist natürlich von der größten Bruderschaft. Die NPD ist für uns ein Beispiel zu folgen. Wir bewundern die Arbeit, die alle eure Aktivisten machen. Wirklich herzliche Glückwünsche. Zur Innenpolitik. In Spanien grassiert der Separatismus. Sie haben das ja eben schon erwähnt. Könnte Spanien möglicherweise auseinanderbrechen? Also das ist ein Thema, das uns sehr sorgt. Dein Land kann nicht kräftiger werden, wenn es auseinanderbricht. Logisch. Doch wie die Statistiken sagen, Spanien wird keine Spanier mehr haben, bevor es auseinanderbricht. Hier werden nur noch Äquatorianer, Nordafrikaner und Schwulen in einer islamischen Diktatur leben. Klar gesagt. Seit einiger Zeit herrscht ein regelrechter Ansturm illegaler Einwanderer auf die Kanarischen Inseln. Wie beurteilen Sie die dortige Lage und was geschieht eigentlich mit den Illegalen? Also die Lage in der Kanarischen Inseln ist von einer totalen Katastrophe. Wir bekommen täglich Boote mit bis zu 100 Illegalen zum Beispiel. Gestern sind 300 gekommen, von drei verschiedenen Booten aus. Sie werden dort geheilt, man gibt ihnen etwas zu essen und sie werden mit Flugzeugen hier zur Halbinsel geschickt. Sie werden wie Normaltouristen behandelt. Die Empfangszentren der Inseln sind alle voll. Also nicht voll, sie sind übervoll, vielleicht 200% ihrer Überbelege. Ja, genau. Man schickt sie einfach hier und lässt sie frei. Das ist unglaublich, aber so ist die Wahrheit. Das ist so. Natürlich haben diese Illegalen keine Arbeit. Sie leben auf der Straße in unserer Städte und klauen uns, was sie können, um weiter zu leben. Also theoretisch, da die Grenzen im Schengen-Raum ja offen sind, könnten diese Leute auch bis nach Deutschland kommen. Ja, ohne Problem. Sie können über ganz Europa durchreisen, ohne Problem. Welche Erwartungen hat Ihre Partei an die Kameraden in Deutschland? Also ich würde gerne, dass die Kameradschaft, die bis jetzt herrscht, auch in der Zukunft so bleibt und sogar sich bessert. Weil sie ist nicht schlecht, aber es ist immer besser zu... Könnte mehr sein. Ja, ohne Problem. Es ist sehr wichtig, dass wir in Kontakt bleiben und dass beide Parteien wissen, dass sie immer mit der Hilfe der anderen zählen können. Herr Otero, ich danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.